Lügen der Regierung, der Arbeiter wird. Jeden Tag mit Drogen, die Städte überschwemmt mit neuen Drogen. Und wir ist die Union, ein einziger Beschiss. Reiche werden reicher und du kriegst nichts. Bürokratie und sinnlose Gesetze. Der Nationalismus wird auf der Strecke. Die Zukunft liegt in unserer Hand.